Nummer 14 und 15. Hallo, Sergej. Ja, hallo, Alexandra. Sag mal, wo warst du denn heute? Wir hatten doch Englischkurs. Ja, ich war heute Morgen beim Arzt. Mir geht's nicht so gut. Oh, was ist denn los? Ich weiß auch nicht genau. Ich hatte total Kopfschmerzen und auch Fieber. Und dann war mir wieder kalt. Ich habe auch fast gar nicht geschlafen letzte Nacht. Na, das klingt ja nicht toll. Ist es eine Grippe? Ich denke schon. Aber warum liegst du dann nicht im Bett? Ich muss noch mal zur Apotheke. Die hatten heute Morgen das Medikament nicht. Nee. Du gehst jetzt zurück in die Wohnung und ich hole alles, okay? Ich klingel dann gleich bei dir, wenn ich zurück bin. Das ist echt super. Dann kannst du auch kurz erzählen, was ihr im Kurs gemacht habt. Vielen, vielen Dank.